Deutschlandfunk, Radionacht. Hallo und willkommen zur Radionacht Jazz im Deutschlandfunk. Im Studio in Köln begrüßt Sie Karl Lippegaus. Mein Thema heute bis 6 Uhr in der Früh, New Jazz im Sauerland, die Festivals in der Balver Höhle und auf Burg Altena in den 70er Jahren. Damals nannten sie sich die Scandinavia Jazz Group. Im Sommer 1972 traten sie im Sauerland live auf in der Burg Altena. Am Kontrabass Pale Danielsson, am Schlagzeug Bengt Berger, am Piano Bobo Stenson, der Saxophonist war Kjell Westling und ein weiterer Saxophonist und Flötist Lennart Oberg. Bevor ich Ihnen etwas über den außergewöhnlichen Veranstaltungsort erzähle, hören Sie hier eine der aufregendsten Band des Jahres 1972. Sie waren aus London angereist, südafrikanische Exilanten um den Pianisten Chris McGregor und einige der Besten aus der Londoner Jazz-Avantgarde. Ich zitiere aus dem Programmheft von damals. Die beste Band in Europa und die aufregendste Sache, die es gegenwärtig auf der englischen Musikszene gibt, so urteilt die Zeitschrift Melody Maker über die Brotherhood of Breath, die Bruderschaft des Atems, wie Pianist Chris McGregor seine Big Band nennt. Die aus Südafrikanern und einer Anzahl der besten Musiker, die heute in England leben, besteht. Die Brotherhood fasziniert durch ihren perfekten Stil, der auf afrikanischen Rhythmen basiert. Trompeter Harry Beckett, Cornett, Mark Cherrick, ein weiterer Trompeter kommt aus Südafrika, Mongesi Faison. Die Saxophonisten sind Alan Skidmore und Dudu Bukwana, der auch als Sänger gleich zu hören sein wird. Gary Window und Mike Osborne an Tenor und Altsaxophon. Drei Posaunisten, Malcolm Griffiths, Nick Evans und Paul Neiman. Dazu in der Rhythmusgruppe der Bandleader Chris McGregor am Piano, der Bassist Harry Miller und der Schlagzeuger Louis Mocholo. Die Brotherhood of Breath im Sommer 1972 beim International Jazz Meeting auf der Burg Altena. Thank you. Thank you.

Thank you. Ja, und da bricht diese außergewöhnliche Aufnahme vom Festival auf der Burg Altena vom 24. Juni 1972 abrupt ab. Sie hörten Chris McGregor mit seiner Brotherhood of Breath. Einer der Solisten war der Altsaxophonist Mike Osborne. In den späten 60er Jahren war die Londoner Jazzszene durch eine ganz neue Generation von Musikern mit neuem Leben erfüllt worden. Herausragend unter ihnen war dieser Mike Osborne, dessen Spiel von Können und Leidenschaft geprägt waren, die den vorher oft präsenten Minderwertigkeitskomplex britischer Jazzmusiker gegenüber den Amerikanern förmlich wegbliesen. Mike Osborne konnte zu den größten Altsaxophonisten seiner Epoche gezählt werden. Er spielte hier mit der Brotherhood of Breath. Am 24. und 25. Juni 1972 fanden Konzerte auf der Burg Altena statt, die an der Lenne liegt, auf einem Berg in der Nähe der Stadt Altena im Sauerland. Bemerkenswert ist, dass von diesen Ereignissen, diesen musikalischen Höhepunkten auf den Wikipedia-Seiten von Burg Altena und der Balver Höhle, zu der ich gleich komme, überhaupt nichts vermerkt ist. Einige der Bands, die damals auftraten bei jenem dritten New Jazz Meeting auf Burg Altena, die Michal Urbaniak Group mit Ursula Dudczak aus Polen, die Scandinavia New Jazz Group, Chris Hinze Combination, Chris McGregor mit der Brotherhood, das Bobo Stenson Trio, Wolfgang Dauners etc., Karl Berger Company, Jean-Luc Ponty Experience, Peter Brötzmann Trio mit Albert Mangelsdorf und Phil Woods mit seiner European Rhythm Machine. Eine ganze Fülle von seltenen Aufnahmen von damals sind jetzt aufgetaucht und Anlass für diese Radionacht. Michal Urbaniak. Michal spielt Geige, Tenorsaxophon, Sopransaxophon. Am elektrischen Piano Adam Markovic. Der Bassist gilt seit vielen Jahren als der beste Bassist in Polen und einer der besten in Europa, Roman Dillon. Auch Kutschow genannt. Und last not least am Schlagzeug Czesław Bartkowski. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, die Michal Urbaniak Group. Thank you. Michael Urbaniak Group live auf der Burg Altena 1972. Ich war damals gerade mal 17 Jahre alt und stand dicht gedrängt mit vielen anderen im Schlosshof auf der Burg Altena und erlebte staunend diese Art von New Jazz. Damals trat auch Wolfgang Dauner auf, der Keyboarder aus Stuttgart mit seiner neuen Band etc., die wir jetzt noch hören vor den Nachrichten. Dauner hatte sich 1971 stärker dem Rockjazz zugewendet und gründete dann diese Formation, in der er zum ersten Mal mit Quadrophonie, eingespielten Tonbändern und einem Synthesizer VSC3 von der Firma EMS arbeitete. Als Kollegen waren bei dem Auftritt in Altena dabei sein Schlagzeuger Fred Braceful, der ungarische Gitarrist Attila Zoller, der Perkussionist Armin Halberian, Wolfgang Dauner an Synthesizer, Klavinett, Klavier und E-Piano und Sita und Bass Matthias Turo. Die hören wir jetzt noch bis zu den Nachrichten. Musik. Mm-hmm.